Ich weiß ganz genau, wo du bist, was du machst, versteckt in der Stadt. Beobachte nicht Kameras, Lauschangriff. Ich habe alles im Griff, Telefone werden abgehört, Gespräche mitgeschnitten. Mächtig mein bisschen mir verdächtig für euch Akten und schwarze Listen, damit ich immer weiß, was wer getan hat. Und mit dem neuen Ausweis hab ich den Beweis, denn dann hab ich deine Daten, deinen Daumen, Abdruck und die Iris deiner Augen. So werde ich die Kontrolle immer strenger ausbauen. Ich kann bei dir vorbeischauen, dir alles wegnehmen. Wer sich wehrt, muss Angst haben und sein Leben. Wissen es mach ich, weiß über jeden Bescheid. In dieser Gesellschaft, wer sich wo aufhält, wer was für Drogen nimmt, das weiß ich schon lang. Denn ich bin der, der immer gewinnt, der nichts entrinnt. Ich bin Deutschland, der Kontrollstaat, ein Land voller Korruption und Verrat. Deutschland, der Kontrollstaat, pass dich an oder du bist als nächstes dran. Deutschland, der Kontrollstaat, ein Land voller Korruption und Verrat. Deutschland, der Kontrollstaat, pass dich an oder du bist als nächstes dran. Mein Wort, Gesetz, meine Augen, Polizei. Mein Hände Reichstag, kontrolliert von der Partei. Das Volk denkt, es ist frei. Niemals! Jeder Einzelne ist live dabei. In meiner Sklaverei zwinge ich euch, jeden Tag aufzustehen, in die Arbeit zu gehen. Nichts von dem Problem in meinem System zu sehen. Es macht einen Heidenspaß, ich hab zu zocken. Das Geld aus eurer Tasche locken, um mein Konto damit aufzustocken. Euer Leben kontrolliert von mir, in meiner grenzenlosen Geldgier. Nehme ich dir konsequent von deinem Portoend Geld 40%, ja! Wissen, mach ich Produkte teuer mit meiner spirituosen Öko-Tabak-Mehrwertsteuer. Wo der Rubel rollt, bin ich dabei. Sei's Geldwäsche, Spendenaffären oder Waffenschieberei. Ich schmier die Polizei, wer zu viel weiß, den pump ich voll mit Blei. Dein Statement geht mir voll am Arsch vorbei. Ich hab die Macht, du hängst an meinen Fäden. Du bist meine Marionette und ich rede über dein Leben. Im TV erfährst du nur die oberste Schicht. Nur die Spitze vom Eisberg kommt ans Licht. Keiner kennt mein wahres Gesicht. Ich manipulier jeden Medienbericht, sodass man nur Gutes von mir spricht, ja, ja. Ich bin Deutschland, der Kontrollstaat, ein Land voller Korruption und Verrat. Deutschland, der Kontrollstaat, pass dich an oder du bist als nächstes dran. Deutschland, der Kontrollstaat, ein Land voller Korruption und Verrat. Deutschland, der Kontrollstaat, pass dich an oder du bist als nächstes dran. BSE hat mich noch nie interessiert. Tiermehl hab ich noch nie kontrolliert. Hier und da ein Snack verwirrt. Gemüse gen manipuliert. Mir egal, ob eine Krepiert sein Leben verliert. Denn ich hab studiert, dass man billig produziert und Gewinn maximiert. Kapiert, und wenn jemand wieder Rash torpediert, dass in Deutschland was passiert, sich versenden muss, wird er ausradiert. Genickschuss. Bewusstseinserweiterungsflash, falsche Drogenpolitik. Jeder Konsument wird konsequent in den Arsch gefickt. Von meiner Freundin Justitia in den Knast geschickt. Akten von jedem mit Belegen über Recht schaffen halt Liquidität. Fällt eins von beiden negativ auf, ist desto spät. Meine grünen Lakaien treten deine Türe ein. Da hilft kein Winseln, hilft kein Schreien. Nur Cash für dein Verbrechen, dein Drogenflash. Musst du bluten wie ne Sau nach dem Beutelschuss. Apparat. Ich bin Deutschland, der Kontrollstaat, ein Land voller Korruption und Verrat. Deutschland, der Kontrollstaat, pass dich an oder du bist als nächstes dran. Deutschland, der Kontrollstaat, ein Land voller Korruption und Verrat. Deutschland, der Kontrollstaat, pass dich an oder du bist als nächstes dran. Doch dein Bolzenschussapparat zieht es langsam vor, deine Fresse ins Visier zum Nehmen. Kontrollstaaten, was du leider nicht vermagst, ist dich selbst zu verwalten. Kannst dir also kein tödliches Chaos vom Hals halten. Seit Beginn der Bundesrepublik steckst du in einem finanziellen Sumpf, der dich runterzieht, bist so hilflos wie ein Schlumpf. Dabei führst du dich auf wie Gargamel, widerlich und schleimig wie HG. Kannst du auf deinen Luxus nicht verzichten und anstatt deinen Schuldenberg zu vernichten, hast du nur von den feinsten Gerichten. Schmiedest Pläne, wo wir neue Gebäude zum Angeben errichten. Ich muss meine Passion an dich richten, denn du denkst, du kannst uns hintergehen, ohne dass die Vollidioten irgendetwas davon sehen. Meinst du, wir sehen nicht, dass deine Spendengelder verschwinden, wie die Verantwortlichen sich aus der Strafe winden? Das kann keiner unterbinden, da Kontrolle schon längst nicht mehr möglich ist. Du im Chaos deine Regeln selbst verloren bist. Es ist Deutschland, der Kontrollstaat, ein Land voller Korruption und Verrat. Deutschland, der Kontrollstaat, pass dich an oder du bist als nächstes dran. Deutschland, der Kontrollstaat,